Lektion 5, Übung D. A. Beispiel. Ich brauche ein Taxi. Hier gibt es aber kein Taxi. Hier gibt es aber kein Taxi. Hier gibt es aber kein Taxi. Bitte beginnen Sie. Ich brauche ein Taxi. Hier gibt es aber kein Taxi. Ich brauche Visitenkarten. Hier gibt es aber keine Visitenkarten. Ich hätte gern einen Kaffee. Hier gibt es aber keinen Kaffee. Ich möchte bitte eine Namensliste. Hier gibt es aber keine Namensliste. Ich brauche einen Regenschirm. Hier gibt es aber keinen Regenschirm. Ich brauche einen Parkplatz. Hier gibt es aber keinen Parkplatz. Danke.